Yes. Mit dem Dom. Ja, hallo und mit dem Tobi. Hallo und dem Marcel. Und mit Martin, hallo. Und dem Husten, hallo. Ich bin krank, das hört man auch. Ich entschuldige mich schon im Vornherein für alles, was ihr an Schnief- und Hustgeräuschen so mitbekommt. Ich versuche Tasten zu drücken, das zu verhindern, aber es lässt sich leider nur selten bewerkstelligen. Ansonsten sind wir jetzt wieder nach Fanboysloser Zeit, wollte ich sagen, wieder alle zusammen und Fanboyen. Und als erstes haben wir irgendwie die Sendungsnummer zu vermerken, das ist die 165. Die 165. Die 165, da bin ich auf ein Spiel gestoßen, und zwar Shelem oder Rock oder Rocken. Ein iranisches Trick-Taking-Spiel. Ich habe mich lange gefragt, was Trick-Taking-Games sind, weil ich irgendwie damit nichts anfangen konnte mit dem Begriff. Aber das sind Stichspiele, ja, genau. Ein Trick ist ein Stich. Und bei dem kann man 165 Punkte machen. Was ist ein Stichspiel? Also es sind 165 Punkte in der Mau Mau. Ein Stichspiel nicht mal Doppelkopf. Watten. Okay. Watten, Doppelkopf, Schafkopf, also ein Spiel, in dem alle was reinwerfen und einer nimmt den Haufen. Als langjähriger Schafkopf-Turnierspieler kann ich dann mir was drunter vorstellen. Ja. Gut. Gibt es davon auch eine iOS-Version, Nierschmann? Bestimmt. Wer weiß. Warum ist alles möglich. Meine Eltern haben letztens Canasta angefangen, auf iOS zu spielen. Und was war jetzt gewundert. Die Verbindung zwischen 165 und Shelem? Da gibt es 165 Punkte in dem Spiel. Gut. Also Schneider Schwarz ist 165 Punkte in Shelem. Ja. Und beim Schafkopf werden es? 60? Schneider Schwarz? Wenn du alle Punkte hast? Ja. 60? 60. Nee. 60 ist ja die Hälfte, oder? Gibt es nicht 120 in Summe? Vielleicht sind es auch 120. Weil 30 ist ja 30 Schneider. Ist Schneider. 30 ist Schneider und Schwarz. Stimmt, ist dann, wenn man nichts hat. 60 ist gewonnen, genau. Und 60 ist schon gewonnen, also muss es 120 in Summe geben. Oh, ja. Staatsbürgerschaft wird aber krank. Ja, wir müssen jetzt alle leider. Ja, und das mir. Nun ja. Aber 5 ist ja eine krumme Nummer. Aha. Lass uns doch mal weggehen von diesem Lokalkolorit und hin zu den internationalen Ereignissen. Es war Republika. Die war doch nur in Berlin. Aber die war erstaunlich international, wenn man die Speaker sich anschaut. Ja, so mittel. Du meinst nicht deutschsprachige Speaker, die besonders in Deutschland bekannt sind, oder? Wen meinst du denn da jetzt, Marcel? Die Yes Men. Nein. Den Herrn mit dem Mauerfall. Also genau, Gorbatschow. Gorbatschow war nicht da. Es gibt ja alle Videos online und es gibt sehr viele interessante Vorträge nachzugucken. Ja. Zum Beispiel, wo das Internet herkommt. Wo das Internet kann man herkommt. Sich ansehen. Aus der Steckdose. Nee. Ja, aber genauso wird die Frage beantwortet. Also wo führt denn das Internet hin, wenn man dem Kabel folgt? Ach so. Und es war ein sehr süßer Beitrag. Okay, von wem war das? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Die Session, also wo das Internet wohnt, heißt die Session. Kann man mal reingucken. Ich weiß nicht, da soll, glaube ich, auch ein Dokumentarfilm entstehen, aber genaueres. Ich bin eher zufällig reingestolpert in den Vortrag. Genau. Ja. Ansonsten eigentlich wie immer, oder? Also. Nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Also es ist wieder größer geworden, noch straffer organisiert. Es hat immer seine positiven und seine negativen Seiten. WLAN ging dieses Jahr nicht. Ich glaube, es gab mal ein Jahr, wo das WLAN lief. Ja. Insofern. Wie lange gibt es die eigentlich schon? 2009? Nee, 8? Nee, früher. 7? Früher. Ja, das weiß ich nicht genau. Irgendwie sowas. Okay. Aber länger als 2009. Ich habe es eigentlich nicht als größer wahrgenommen als letztes Jahr. Nee, wahrgenommen habe ich es jetzt auch nicht als größer. Es waren wohl noch mehr Leute. Nee, ja gut, aber es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass irgendwie halt der Linux-Tag und diese Medientage da auch noch parallel waren. Und Droid. Dass man die dann mitzählt oder so. DroidCon war auch noch nicht. Ja, genau. Das ist ja Linux-Tag, DroidCon ist ja dasselbe. Einige Leute nicht da, die sonst immer da sind. Aber ich kann es jetzt auch gar nicht so genau bestimmen. Ja, kann natürlich auch der Hof Preispolitik. Der Hof war tagsüber auch zu. Ja, genau. Mhm. Die Preispolitik, der Hof war tagsüber zu. Der war ja sonst immer ganz offen. Ja. Was den Vorteil hatte, dass man nicht dauernd kontrolliert wurde, aber den Nachteil, dass eben Gäste nicht im Hof rumrennen konnten. Mhm. Das Wetter war ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Ja. Genau, aber ich fand eigentlich mehr interessante Beiträge als letztes Jahr. Aber ich habe auch noch nicht alles gesehen, was ich sehen möchte. Ja. Weil die Menge ist sehr groß. Und was ich auch ganz gut fand, die Räume, die letztes Jahr komplett hinten übergefallen sind, wurden zumindest als Audio aufgezeichnet dieses Jahr. Ja, ja. Oder privat. Oder privat, genau. Ja, was natürlich auch manchmal zu Irritationen führte, war, wer wo sprechen durfte, denn das passte nicht immer zu den Leuten, die es hören wollten. Du meinst von der Anzahl? Genau. Ja, ja. Aber das ist ja seit jeher ein Problem. Und es gab eine lustige Neuerung, weil sie einen Raum zusammengefasst hatten zu zwei Sälen, nur mit einem Vorhang getrennt, dass es zwei Säle gab, wo man Kopfhörer aufsetzen musste. So absurd. Und nur über die Kopfhörer den Sprecher hörte, was zu einer sehr spooky Stimmung geführt hat. Und die armen Redner haben kaum Feedback bekommen, weil man lacht halt einfach nicht so laut, wenn man das Gefühl hat, man lacht alleine. Das hat ja sowas von dystopischer Science-Fiction. So. Ja. Das kannst du am schönsten Kopfhörer fand ich die Durchsage, ja, jetzt setzt mal alle eure Kopfhörer auf, die man nur über Kopfhörer hören kann. Ja, das Lustige war ja dann teilweise auch, dass in diese zwei Räume halt irgendwie die gleichen Kopfhörer hatten quasi und dass man eben umschalten konnte. Ja, die einen waren grün und die anderen rot. Genau. Ach, du konntest umschalten und dann, wenn es langweilig war. Oh, cool. Ja. Das ist ja cool. Schade, habe ich nicht gemacht. Das ist mir halt aufgefallen, weil du die andere Farbe dann hattest. Ja, muss ich mir merken für nächstes Mal. Das ist bestimmt lustig. Man geht zu dem, mit der die besseren Folien hat und hört den, der den besseren Text macht. Hm. Ja, Remix Culture oder so. Ja. Ja, ja. Nee, aber ansonsten, ja, war ganz nett. Wir haben irgendwie, ich war zu faul, mir im Sendezentrum einen Termin zu organisieren und deswegen haben wir Pause gemacht. Ja, es ist auch immer wahnsinnig stressig, dann auf so einer Veranstaltung zu podcasten. Finde ich auch. Und man kriegt eh so wenig mit von außen. Man erzählt dann nur so diese Konferenz-Innen-Wahrnehmung. Also auch ganz schön. Vielleicht kurz zusammengefasst, die Netzszene weiß immer noch nicht, wie sie mit den Herausforderungen umgehen soll. Und trotzdem war die Stimmung ein bisschen hoffnungsvoller. Ja. Keine Ahnung warum. Wir sind nur nicht Post-Post-Snowden. Snowden. Ja, dieses Jahr war Snowden, ja. Ja. Snowden ist das neue Schlumpfen. Ja, es gibt ja irgendwie jedes Jahr so ein Motto. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr war noch Manning. Stimmt. Ja. Ja. Mal sehen, wer es nächstes Jahr ist. Conchita-Wurst. Der hofft. Oh ja, das wäre schön. Und ja, genug zur Republika. Ich habe als nächstes auf meiner Liste FaceTime nur noch mit aktuellster iOS-Version. Wer sagt denn sowas? Ja, das sagt FaceTime nicht. Ja. Es funktioniert halt einfach nicht mehr. Ich hatte das Problem, also nicht ich, sondern mein Bruder, meine Eltern FaceTime jetzt immer fleißig, weil ich Onkel geworden bin und das Kind will man ja auch sehen und nicht bloß hören und das ging irgendwann nicht mehr. Hm. Und also ohne Vorwarnung, der hat halt einfach nicht mehr verbunden. Und mein Bruder hat dann recherchiert und rausgefunden, das lag daran, dass FaceTime nicht mehr unterstützt wird von den alten OS 6en. Und jedes Device, was OS 7 haben kann, muss updaten, um FaceTime wieder machen zu können. Und das war für meine Eltern schon ein Problem, weil das ist eine arge Umstellung gewesen von OS 6 zu OS 7. Ja, man braucht also mindestens iOS 6.1.6 und iOS 7.0.4. Ja, und 6.1.6 läuft nicht auf Devices, die iOS 7 können. Oder vielleicht läuft es sogar, aber du kannst es nicht installieren, weil du kriegst es ja, nicht. Ja, klar. Ja, interessant. Genau, und ja, also es war irgendwie nicht, keine Informationen. Und das finde ich ganz interessant, weil ja das iPhone schon ein bisschen so dieses, ach, das kann ich problemlos jemandem geben, der sich jetzt nicht so wahnsinnig für Technik interessiert, weil irgendwie ist es selbsterklärend und das geht immer weiter verloren. Also aus meiner Entwicklungserfahrung kann ich, also ein bisschen nachempfinden kann ich das Problem von der Entwicklerseite her, weil du baust ein neues Feature ein, das irgendwie mit alten Sachen nicht so richtig spielt und jetzt müssten die alten Sachen sagen, hey, es gibt ein neues Feature, aber damals, als du die alte Sache geschrieben hast, wusstest du noch nicht, dass du dann ein neues Feature einbaust. Das heißt, die alte Version hat keine Vorkehrung, den User zu warnen, so hey, du brauchst eine neue Version. Wie gut das von Apple jetzt vorausgedacht ist oder wie schlecht, das kann man diskutieren. Aber so ich habe so dieses ach ja, kenne ich. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich gar nicht so dieses du musst updaten, sondern dass offensichtlich der Sprung zu iOS 7 zu schwierig ist für meine Eltern. Und das liegt jetzt nicht an iOS 7 speziell, sondern einfach, dass das iPhone mittlerweile mit Features überladen ist, die dir keiner erzählt. Ja, das stimmt schon. Also es gibt viele Dinge, die mit iOS 7 weniger intuitiv geworden sind. Ja, also gerade Settings-App hat sich einiges ganz, ganz seltsam verändert. Wir erinnern uns an diese schöne Gamecenter-Sache, wo du in den Settings in Gamecenter gehen musst und dann auf den Accountnamen, um dich abzumelden, wo du vielleicht gerade noch eine Ahnung haben könntest, dass es vielleicht überhaupt ein Button ist, dass du da drauf, also nicht bloß eine Information, sondern dass es ein Button ist, das ist schon schwierig zu sehen. Und ja, es ist halt schade, dass es so wenig zugänglich ist. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt da auch keine Lösung, weil es ist einfach immer komplexer geworden. Mhm. Aber ja. So ist es halt, jetzt lernen sie iOS 7, das ist auch nicht schlecht. Immerhin. Aber vielleicht ein wertvoller Hinweis, wenn sich jemand wundert, warum FaceTime nicht mehr geht. Ja, genau, und du kriegst halt keine Push-Notifikation oder so. Ich weiß gar nicht, ob das geplant war, dass es bricht. Wahrscheinlich ist auch die Denkweise gar nicht mehr so, sondern die Denkweise ist, jeder muss einfach das neueste System haben und uns kümmert das gar nicht. Kann ja gut sein, dass irgendwie im Zuge der ganzen SSL-Geschichten in der letzten Zeit halt irgendwas mit dem Handshake irgendwie nicht mehr funktioniert und dann läuft da was ins Gemüse. Nun ja. Wir hatten letztes Mal. Genau, letztes Mal habe ich wieder Unsinn erzählt. Und zwar ging es darum, dass ich einen Speedrun super toll fand und nicht richtig erwähnt habe, wie denn dieser Speedrun zustande kommt. Ich habe gemeint, irgendwie so, der wird hier irgendwie in Echtzeit quasi per Controller interagiert, aber das war ein Tool-Assistant Speedrun. Das heißt, da werden Tools benutzt, um quasi einzugreifen in die Mensch-Maschine-Interaktion. Ja, um es mal irgendwie ganz grob zu umschreiben. Trotzdem sehr trotzdem beeindruckend. Sehr beeindruckend, genau. Und der Speedrun, von dem ich gesprochen hatte, nämlich der Zelda-Speedrun, der war auch echt. Schönen Gruß an Philipp übrigens, der uns da eine Mail zugeschrieben hat. Vielen Dank. Genau. Und ich hab da noch einen Tipp über Twitter bekommen zu einem Speedrun, und zwar von wie. Waren das genug Wies? Ich glaube nicht, oder? Wie. Sechs Wies. Ja, in Dreiergruppen sprechen ist da einfach. gut. Und zwar war der interessant, weil sich Terry Kavanagh über Skype gewählt hatte und ein bisschen. Leider hat er nicht wahnsinnig viel dazu gesagt und die Verbindung war wohl auch nicht so toll und er hatte Lag. Aber trotzdem war das interessant und was ich total spannend fand, wie viele Glitches es auch in wie gibt. Ja, das ist Wahnsinn. Also man kann zum Beispiel, es gibt ja am so eine Stelle, wo dann sich alle Raumschiff-Besatzungsmitglieder zu einem großen weißen Marshmallow-Man vereinigen. Und es gibt irgendwie einen Trick, dass man mit dem dann weiterspielen kann. Also ganz cool. Süß. Das scheint auf diesem AGDQ gewesen zu sein, Awesome Games Done Quick, was so ein jährlicher Event ist, wo sie irgendwie die Speedrunner versammeln, die am besten sind und die dann da durchspielen dürfen für Charity. Und Anekdote am Rande, ich habe das irgendwie geguckt auf Twitch Live. Das habe ich jetzt nicht gesehen speziell, aber als ich eingeschalten habe, ging der Feueralarm los. Und der ganze Saal stand auf und ging und dann hast du so eine halbe Stunde lang eben den leeren Saal gesehen, weil die alle so wegen Feueralarm vor der Tür waren. Das wäre sehr lustig. Ich hatte jetzt erwartet, der Speedrunner ist sitzen geblieben. Aber Nein. Auch nicht. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, was da gerade gespeedrun war. Obwohl, das ist ja eigentlich auch so eine Art Speedrun. So ein Stimmt. Feueralarm. Feueralarm ist auch so eine Art Speedrun. In diesem Sinne. Wer verlässt das Gebäude am schnellsten? Ach ja. Wir haben auch einiges an Tech-News verpasst, wo wir jetzt 2 Wochen Pause gemacht haben. Unter anderem Apple kriegt Schläge. Ja, genau. Kauft sich Schläge sogar. Sie haben Beats gekauft. Diese Firma, die man als älterer Mensch hauptsächlich durch diese Kopfhörer kennt. Beats by Dr. Dre. Und die machen so alles Mögliche, auch in, die haben auch so einen Musikservice quasi, so iTunes-mäßig oder Spotify-mäßig eigentlich eher. Und die hat Apple jetzt gekauft. Mhm. Und die Presse gab sich verwundert und konnte daraus nicht so ganz Sinn machen. Aber mittlerweile hat man sich darauf geeinigt, dass es so eine Mischung ist aus Acquihire, also dass man die Leute hinter Beats halt erhaben möchte, um die in Apple in die Strukturen von Apple rein zu integrieren sozusagen. Mhm. Gerade der Jimmy Iovine, der das CEO war bei Beats, der scheint wohl viel Ahnung vom Musikgeschäft zu haben und hat viel Platten produziert und auch Filme produziert. Und der macht sich so auf der Medienseite bei Apple dann bestimmt auch ganz gut. Schadet ja auch nicht, weil da hat sich jetzt nicht viel getan in letzter Zeit, finde ich. Also iTunes Radio zum Beispiel ist ja noch nicht mehr international am Start. Und ja, und guckt auch so ein bisschen. Also weiß ich nicht. In Amiland ist es vielleicht eine ganz nette Alternative, aber es ist halt irgendwie. Also ich habe halt schon das Gefühl, dass sie im an Spotify schon Land verlieren. Ja. So. Oder halt Radio, also Audio. Also mehr Content ist gut und wenn dann doch auch diese Apple TV-Geschichte kommen sollte, da hilft es wahrscheinlich auch. Und diese Apple TV-Geschichte. Ich glaube, du hast in deinem Leben schon 30 Apple TV-Geschichten erzählt. Welche meinst du? Naja, so irgendwie müssen sie das Ding ja updaten irgendwann mal mit irgendwas und. Ja, ob da jetzt ein Display dran ist oder nicht, ist ja egal. Wenn es jetzt schon kein Hobby mehr ist. Ach, also Apple ja. Radio? Oh ja, Apple Radio. Das ist eine coole Sache. Ist das nicht ein iPod? Nee, das wird dann die Uhr. Die Uhr ist eigentlich ein Apple Radio. Hm. Okay. Ah. Nee. Volksamp Apple. Nee. auf jeden Fall, Gerüchte halber, darf man sich auch freuen, dass auf der WWDC dann Johnny Iovine und Dr. Dre irgendwie auf der Bühne sein dürfen. Mal sehen, ob dem so wird. Also, sich battlen. Ja, genau. Es gibt dann irgendwie so, wie heißt der Film mit Eminem? Eight Mile. Genau. Ich wusste die Zahlen nicht mehr. Bevor ich mich blamiere. Ein MC-Battle zwischen Craig Federighi und Dr. Dre. Genau, Dr. Hare. Oder eigentlich Phil wahrscheinlich, oder? MC Hare. Oh Gott. Diese ganzen schlechten Witze, die will ich gar nicht sehen, Craig. Lass es diesmal. Lass es. Nee. Diese Self-Deprecation steht Apple nicht. Macht keinen Sinn. Craig ist der neue Phil. Ja, aber der hat eine wichtigere Position. Phil mit Phil, also eine andere. Eine andere, aber eine wichtigere nicht unbedingt. Weil Steve ist hier nicht da. Tim hat also wenn irgendwie Cook nur verkauft und pathetisch ist und die anderen Halligalli machen, also gerade Eddie darf nicht nochmal sowas machen, wie er da gemacht hat, dann muss doch jemand sagen, dass es das Beste seit geschnitten Brot ist und ernsthaft rüberbringen. Das macht keiner mehr. Stimmt. Also Phil ist ja vergleichsweise seriös geworden. Der ist schon lange nicht mehr irgendwie irgendwo runtergegangen. Innovate my ass. Mhm. I can't innovate my ass. Entschuldigung. Ja. Bilder im Kopf. Gut. Also Apple kauft Dinge und unter anderem eben auch Dinge. Ja. Nicht kaufen, vor allem nicht Dinge und auch nicht verkaufen, was das eigentliche Problem ist, tut Nintendo. Ja. Nintendo geht das nämlich weiterhin schlecht. Die haben mal wieder Zahlen veröffentlicht und die Abgesänge gehen weiter. Ganz so schlimm ist es natürlich noch nicht. Es ist noch nicht vorbei, aber es sieht momentan nicht gut aus. Ja. Die Wii U verkauft sich halt einfach so gut wie nicht. Ja, die Wii U ist es. 3DS verkauft sich nach wie vor gut, ja. Aber die Wii U floppt ohne Ende. So sehr sogar, dass das Mario Kart, das fand ich eine nette Anekdote, dass Mario Kart 8, also wird wahrscheinlich viel gekauft werden an sich, weil es ja immer so ein Konsolentitel, so ein Systemseller eigentlich, hoffentlich vielleicht ein bisschen auch Systems dann noch, weil wenn sie jetzt praktisch an jede verkaufte Wii U ein Mario Kart 8 verkaufen würden, wäre das das zweitschlecht verkaufteste Mario Kart 8 in der History, also Mario Kart in der History von Mario Kart. Das wäre ja schon geil. Und noch dazu, also wenn sie halt ähnlich viel verkaufen wie in der Vergangenheit, dann ist es das schlecht verkaufteste Mario Kart überhaupt. Ja. So, also inklusive dem ersten. Und das ist halt schon bitter. Ja. Ne? Also wenn wir so das Bild, das ich jetzt von Nintendo habe, dass sie technisch so schwierig sind und hinterherhinken und ihr Geld mit dem wahnsinnigen IP machen, den sie haben, wenn das jetzt auch schon im Abnehmen ist und immer weniger Leute Mario Kart kaufen. Naja gut, das Problem ist ja nicht, dass weniger Leute Mario Kart kaufen. Das Problem ist, dass weniger Leute Konsolen haben, auf denen Mario Kart läuft. Und dementsprechend halt die das dann auch nicht kaufen. Ja. So, und Trivia-Fakt am Rande, der bisher schlecht verkaufteste Mario Kart-Titel ist der für GBA, also Game Boy Advanced. Ja, interessanterweise auch zu Recht, finde ich. Der hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe den nicht gespielt. Und 5,4 Millionen Verkäufe trotzdem. Was ist denn euer Lieblings-Mario Kart-Titel, wo wir jetzt gerade schon vom Kurs abkommen? Ja, die Wii natürlich. Die Wii? Okay. Ja, die habe ich lange gespielt. Und vor allem auch wegen den Ghosts, weil das war das erste Mario Kart so. mit Online-Funktionalität ein bisschen triggern kannst. Beim DS gab es zwar auch ein bisschen was, glaube ich, wenn ich mich noch richtig entsinne, aber das so mit der Wii hat so wirklich Spaß gemacht, sich gegenseitig Ghost-Challenges zu schicken. Das finde ich, das ist einfach ein Spaß. Ich bin ja immer noch großer Freund von Double Dash. Double Dash war auch nicht schlecht, haben wir ja auch viel gespielt, stimmt. Weil da war ich halt eher auf F-Zero. So, F-Zero auf der Gamecube, das war mein Kryptonit. Ja. Das ist ein Remake auf der Wii U und ich habe sofort eine. Also bei mir ist die N64-Version, da haben wir uns zu viert oder ich glaube zu viert gedeathmatched ohne Ende. Aber die Wii hat eine so super Endmelodie, ich lache mich da jedes Mal schlapp, wenn ich die höre, das ist so gut. Ich habe auch mal Mario Kart gespielt. Welche? Auf welche Konsole? Ich glaube mit euch mal. Ja, das war doch hier auf der. Ja gut, das war dann die Wii-Version oder so. Ja. Und 10 Jahre vorher mal auf irgendwas. Ja. Aber also Mario Kart hat mir immer Spaß gemacht. Boah, geil. Ist echt so 100 Millionen Wiis verkauft und jetzt 6,17 Millionen Wiis. Mhm. Schon krass. Tja. Selbst der GameCube hat sich weit mehr verkauft. Ja. In Stückzahlen. Es gab ja auch letztens diese Zahl von als die Dreamcast abgesetzt wurde, hatte sie zum gleichen Zeitpunkt, also die Dreamcast wurde abgesetzt in ihrem Lebenszyklus zum gleichen Zeitpunkt, wie wir jetzt in der Wii U Lebenszyklus sind, und hatte zu dem Zeitpunkt schon mehr verkauft. Mhm. So, also das sind so die Dimensionen. Das ist schon so eine Größenordnung. Gefährlich. Ja. Nicht ganz so super läuft es auch für Microsoft, was jetzt oder zumindest haben sie Angst, dass es in Zukunft vielleicht nicht mehr so ganz super läuft. Deswegen schieben sie jetzt noch eine neue Xbox One Version nach, nämlich eine ohne Kinect. Und wer so diese ganze Rhetorik zum Release verfolgt hat, der kann sich noch erinnern, hier jetzt integriert und braucht's ja unbedingt und es ist auch ganz, ganz wichtig, weil irgendwie da sind extra Chips und das kann man nicht mehr trennen und das ist jetzt integraler Bestandteil. Und der war doch auch so in einem Browser irgendwann mal, oder? Ja. Nein, aber hier ist es in der Tat jetzt nicht ein Gerichtsverfahren, das sie dazu zwingt, die Kinect rauszuoperieren. Es ist wohl eher so ein bisschen die Angst vor einerseits Streaming-Boxen, also so irgendwie, ich will mir eigentlich nur was kaufen, mit dem ich Netflix gucken kann. Und andererseits halt, dass Sony eben eine Spielekonsole verkauft, mit der man Netflix gucken kann, die $100 billiger ist. Weil die eben keine Kinect mitliefern. Und die Steamboxen kommen ja demnächst auch, oder? Also Steamboxen kommen so potenziell auch, ja. Im Anschlag. Ja, und dementsprechend gibt es jetzt eben so diese Kinect-lose Xbox One für $100 billiger. Zumindest wird es die bald geben, nämlich am 9. Juni in Amerika. Okay. Gibt es schon irgendwelche System-Seller eigentlich für die Xbox? Also ja, also kommt dann immer drauf an, was man da so persönlich präferiert. Peggle 2 war ja von Anfang an. Nee, aber so als der System-Seller bisher gilt ja Titanfall. Weil wenn du einen PC hast, dann kannst du es auch am PC spielen. Ist mal die Frage, was man da präferiert. Mich persönlich reizt es da noch nicht so viel. So eine Geschichte wie Mass Effect oder sowas ist nicht am Start, oder? Bisher nicht, nee. Was wären für mich, also ich habe gerade überlegt, was für mich bei der Xbox, die Arcade-Titel, gab es ja auch einige, so Castle Crashers war es für mich mal eine Zeit lang, oder? Es gab es ja auch vor der PlayStation und so. Jetzt ja Time Force, Super Time Force. Super Time Force heißt es, glaube ich, ja. Okay. Das neue Spiel von Capi, die Sword and Source gemacht haben. Ach, da habe ich animierte GIFs im Netz gesehen, oder? Genau, so Pixel Art auch. Ja, das ist so ein hektischer Multiplayer-Shooter. Mhm. So mit Zeitmanipulation. Ah, okay. Und Multiplayer mit Zeitkomik, das ist ja bestimmt ein Spaß. Ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt, weil ich irgendwie aus die Mischung war. Ich habe gerade keine Zeit dafür und irgendwie ist das Genre auch nicht so interessant. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Spiel. Aber das braucht eine Xbox One. Das ist momentan timed exclusive für Xbox One. Okay. Also das kommt auch noch für andere Plattformen wohl. Mhm. Ja, also ich habe nach wie vor keinen Drive dahin. Also Trials Fusion hätte mich jetzt interessiert, theoretisch, aber es hat es ja einerseits für die Xbox 360 gegeben. Mhm. Dummerweise so, dass es nicht mit Uconnect verbindet, deshalb kann ich keine Challenges zwischen anderen Leuten haben. Vielleicht weiß auch nicht, ob man überhaupt Challenges zu anderen Konsolen haben kann und ohne Challenges sind die Trials-Titel ein bisschen fad gegenseitig und auf der Xbox hat die keiner mehr. Und außerdem ist der Titel gar nicht so gut geworden, leider. Ja, ansonsten, ich wäre sofort dabei bei einem Fallout, glaube ich. Wobei, vielleicht würde ich den auch auf dem Mac spielen dann, wenn es irgendwie geht. Ich habe hier gerade noch eine schöne Meldung gefunden. Philips fordert Verkaufsstopp für Nintendo Wii U. Philips? Ja, die wohl irgendwann mal irgendeinen Controller entwickelt haben. Ja, ein bisschen lustig. Wegen einem Patent. Ja. Warum auch? Ja. Das wäre jetzt in den USA. Jetzt noch eine Patentklage obendrauf. Ja. Und dann macht das Kraut auch nicht mehr fett. Vielleicht. Ja, wenn sie keine verkaufen. Die Frage ist, wie viele Lagerhallen so voller Wii U's denn, also wie günstig die dann wird irgendwann mal. Aber ohne Online geht die auch wieder nicht, oder? Oder schon? Ich weiß es nicht. Wie ohne Online geht die nicht? Ich weiß nicht, so wie das mit Online und Updates und so, das braucht ja schon immer so Zeug. Geht alles noch komplett offline bei der Wii U? Ja, bis auf Virtual Console halt. Mhm. Ja, aber das ist ja auch mal irgendwo, bei der Xbox 360 ohne Online wird es auch interessant dann. Mhm. Ja, hat denn jetzt dann Sony gewonnen? So wie damals HD-DVD? Ein bisschen schon, aber halt, ich meine, der Markt ist halt schon gar nicht mehr so groß. Also deswegen, die Frage ist, was? Sony verliert am wenigsten. Ich weiß nicht, ob der Markt nicht so groß ist, weil sie haben ja schon beide ordentlich Konsolen abgesetzt. Ich denke, Sony hat momentan so ein bisschen die Nase vorn einfach, aber es ist einfach noch zu früh, um irgendwie einzuschätzen, ob irgendjemand gewinnt. Meistens gewinnt ja eh niemand. So, im Zweifel verlieren immer nur die Konsumenten. Ich glaube schon, dass das bei der Xbox, dieses Konzept, ich bin eigentlich eine Fernsehbedienkiste, dass das halt verloren hat, oder? Also hast du das irgendwo mal in Reviews oder in persönlicher Experience gehört, dass das so, jetzt kann ich endlich meinen Fernseher mit der Xbox gucken, das macht viel mehr Spaß. Das ist einfach so eine Marketingstrategie, die in die Hose gegangen ist. Ja. Das hat Microsoft auch eingesehen mittlerweile und versucht da irgendwie von weg zu rudern. Ist halt ein bisschen schwierig. Ja, wahrscheinlich gewinnen die Steamboxen. Mal gucken. Ich frage mich immer noch, was gewinnen bedeutet in dem Kontext. Nun ja, gewonnen hat auf jeden Fall Jonathan Blow, weil der darf ja irgendwie für Sony entwickeln und sich beliebig viel Zeit nehmen für seinen nächsten Titel. Ja. Also mich hat gewundert, dass er es für die PS4 angekündigt hat. Mhm. Du meinst, er hätte auf die PS5 noch warten können eigentlich? Nein, das Ding kommt jetzt schon. Jonathan Blow hat wie immer in jedem zweiten Podcast mal wieder einen Vortrag gehalten. Mhm. Diesmal über seine Designphilosophie. Ich habe jetzt nicht so viel rausziehen können wie sonst, muss ich ehrlich sagen. Er redet halt darüber, was es bedeutet, sich wirklich auf ein Spiel einzulassen und sich da Geduld zu haben. Und ich hatte gehofft, dass er dann mehr über das Spieledesign selber spricht, hat. Es ging aber eher so um Geist und Körper fit zu halten und diese Geduld zu üben und was wirklich zu lieben und so. Hm. Die Tonqualität ist leider nicht so toll. Es ist relativ laut im Hintergrund bei dem Vortrag, aber kann man sich reinziehen. Ja. Haben wir wie immer verlinkt. Okay, ich habe jetzt endlich mal Indie Game The Movie fertig geguckt. Fällt mir dazu gerade ein und ich fand ihn sehr gut. Ja. Wer hätte es gedacht? Aber auch ein bisschen anstrengend lang. Also ich habe beim Flug nach Teneriffa habe ich ihn geguckt. Okay. Und irgendwie 2 Stunden oder so ist der, oder? Fast. Ich hätte da noch weiter gucken können. Echt? Also ich fand es halt schmerzhaft so ein bisschen. Ja. Also ich habe ihn jetzt nicht zu lang empfunden. Irgendwie, sie waren schmerzhaft. Aber es hittete halt alles home, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. also gerade so aus Perspektive eines Entwicklers, man kennt diese Schmerzen und gehen aber nicht immer so gut aus. Die gingen ja für alle Beteiligten gut aus. Sie haben ja keinen Flop damit drin gehabt. Ja. Na gut, man könnte jetzt mit Phil Fish diskutieren, ob er das für sich als gut verbucht, aber. Ja. Na gut, der Titel halt zumindest nicht. Er hat sich verkauft. Er hat sich verkauft und er hat auch ich glaube, er ist schon zufrieden mit seinem Titel dann gewesen im Endeffekt. Ob er die Ride nochmal gemacht hätte, so unklar. Ja. Aber was nochmal so gemacht? Ob er nochmal den Weg so gegangen wäre, wahrscheinlich nicht, so im Nachhinein. So. Die Frage hat er ja selber beantwortet mit Fest 2. Also, ja. Naja, okay, ob du einen Nachfolger machst oder ein anderes Spiel, ist ja schon auch mal wieder. Ja, aber wenn man einen Nachfolger nicht macht, dann die Kraft zu haben, was ganz Neues zu machen, weiß ich nicht. Das ist schon was anderes. Mir ist aber aufgefallen, ich habe Super Meat Boy halt immer noch nicht gespielt, so richtig gespielt. Da muss meine Xbox auch mal wieder ran. Ich habe das nur mal geladen und durch die Gegend gehopst, aber nicht wirklich. Vielleicht ist es mir aber auch zu fies. Also ich bin nicht wirklich warm geworden. So Hardcore-Dinger, da bin ich. Da muss es genau meinen Nerv treffen. So ein Trials-Hardcore-Mode würde ich machen, aber. Jetzt, wo du gerade Xbox sagst, kommt mir Super Time Force ist natürlich jetzt kein Xbox One-Exclusive, sondern Xbox-Exclusive. Das heißt, du kannst auch der 360 auch spielen. Ist der jetzt schon draußen? Kann ich das? Der kam, glaube ich, gestern. Okay. Meine Xbox ist nämlich am Beamer, das ist schön. Ich muss ja dann jetzt mal so gucken, wie es wirklich heißt, weil ich sage jetzt immer Super Time Force und ich weiß nicht mehr, ob das. Ja, Super Time Force, gut. Puh, Glück gehabt. Ja. Alles ohne Gewehr und mit Schrotflinte. Kommen wir doch gleich zum weiteren Spielekonsum, wo wir schon irgendwie jetzt bei Jonathan Blow und der versammelten Indie-Gemeinde waren. Ein weiterer Indie-Titel, der auch vor kurzem im App Store erschienen ist und auch gefeatured wurde, ist And Then It Rained. Genau, ist ein relativ kleines Spiel. Ich hatte die Möglichkeit, das auch schon vor Release mal zu spielen. Angeber. Weil einer der Entwickler in München war und da auf dem Games Dojo. Ah ja, Games Dojo. Genau, im Grunde ist es ganz simpel. Man versucht, Regentropfen aufzufangen, die vom Himmel fallen und hat verschiedenfarbige Türmchen und muss die immer in die richtige Reihenfolge schieben, sodass der blaue Turm unter dem blauen Tropfen dann steht. Also sehr simpel. Es gibt so eine Levelstruktur, die ich ganz gelungen finde und die auch Spaß macht. Und du hast in jedem Level unterschiedliche Aufgaben. Mal musst du einfach Zeit überstehen, mal musst du die Türme mit den richtigen Tropfen füllen und so weiter und so fort. Ich hatte ein paar Probleme mit der Bedienung, weil ich habe es am 5S gespielt und die Touchfelder sind nicht ganz so groß von den Türmen. Was auch super gemein ist, wenn eine Push-Notification reinkommt, dann siehst du halt nicht, wo der Tropfen fällt. Das muss man auch irgendwie komplett disablen. Jetzt bin ich halt tot, ne? Blöd gelaufen. Wie hieß denn der Retro-Titel, der so ähnlich funktioniert? Da gab es auch so diesen einen Titel, wo von oben irgendwie auf so einem Laufband Zeug kommt und man. War das Klacks? Ja, es war Klacks. Klacks, ja, das war immer so als Tetris-Nachfolger gehandelt. Auf dem ST gab es, oder kam es sogar ein Port für den C64 dann noch im Nachhinein. Stimmt. Hat aber gar nicht so viel Spaß gemacht. Also da musstest du irgendwie dann so Dreierreihen, glaube ich, machen, dann da unten. Ja, dann genau. Ja. Ich fand, ich keinen Zugang gehabt dazu. Ich fand da eher Blocks besser. Ich habe das immer mit Quicks verwechselt. Quicks habe ich aber auch viel gespielt. Ja. Quicks hat immer wieder Spaß gemacht. Nicht nur in den Spielhallen, wo da immer so komische Manga-Figuren vollbusig dahinter waren. Aber Quicks war ja im Wesentlichen Käseäckchen. Nee, Käseäckchen? Käsekästchen. Ja, so ein bisschen. Find schon. Action-Käsekästchen. Real-Time-Käsekästchen. Käsekästchen sind turn-based quasi. Nee, lassen wir das. Zurück zu... Was leider nicht funktioniert, ist Multitouch. Und was ich an der Stelle manchmal habe ich das ganz schade finde. Beißt mich auch ziemlich ins Bein. Ja. Was bei mir auch ganz schlecht funktioniert, ist überhaupt die Spielmechanik des Hin- und Herschiebens, weil das Umsortieren halt einfach irgendwie nervt. Das ist wie Türme von Hanoi zu spielen. So, das ist einfach nicht kein Spaß, das ist eine Aufgabe, aber es macht mir keinen Fun. Also was ich interessant fand, es war so der erste, seit ich in der deutschen Indie-Community mobile unterwegs bin, so der erste deutsche Titel, der irgendwie erfolgreicher war und auch irgendwie relevante Zahlen gemacht hat. Und das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben, dass das noch möglich ist heutzutage. Ja. Sie haben ja auch so eine schöne Infografik veröffentlicht letztens mit Verkaufszahlen und Kram. Ah, cool. Genau, das finde ich auch ganz cool, mal so reingucken zu können. Sowas mag ich immer sehr gerne. Und ich beschäftige mich dann auch mit den Spielen länger, lustigerweise. Also ja. Ich kann das Entwicklern bloß empfehlen. Ja, man ist ja dann nochmal in der Presse im Regelfall. Apropos beschäftigen, ich habe mich noch weiter mit Threes beschäftigt. Ah, ja. Ganz am Rande. Du Schweinebacke. Ganz am Rande sagen. Ja, ich so ein Hals. Unglaublich. Ja, ich habe die 3000er geknackt. Ach, er meint nicht mal 3000 Punkte, sondern er meint die 3000... Bausteine. 3072er. Und zwar jetzt zweimal. Und ich habe, ich hatte so eine riesige Durststrecke, wo ich irgendwie meine Strategie nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe. Und jetzt habe ich ein sehr klares und eindeutiges System, mit dem ich echt weit komme. Aber was ich gemerkt habe, dieses Spiel ist eigentlich, was du für das Spiel brauchst, ist Disziplin. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Das heißt, ein falscher Move und es kostet dich so viel wieder aufzuräumen. Kannst du mal einen Blogpost schreiben über deine Strategie? Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich das am besten formuliere, ob ich da einen Blogpost schreibe. Oder schreib doch einfach eine AI. Der Witz ist, dass das System, was ich benutze, ein paar Regeln hat und an die muss man sich ganz sklavisch halten, was manchmal einfach nicht passiert, weil du schiebst so rum und dann schiebst du aus Versehen nach rechts. Ja, aber ich habe mich ja von dir coachen lassen ohne Ende und es hat nichts geholfen. Im Gegenteil, es hat mich verschlechtert, weil ich so viel dann zu beachten habe dauernd, dass ich mich selber einbaue, weil das System von Marcel ist relativ einfach und relativ genial, aber man muss ganz genau wissen, wann man die eigenen Regeln brechen darf oder muss. Und ich komme jetzt halt locker auf. Das ist kein System. Ganz gute Zahlen, aber ich baue mich immer ein, weil irgendwann muss man diese Regeln, irgendwann muss man so die Regeln eben nicht stur einhalten und ich glaube, was man auch ganz gut lernen kann, sind so Moves, um Dinge wieder aufzulösen. Du solltest das einfach coachen, solltest das professionell machen. Das ist was man tatsächlich üben kann. Und das ist, weil das ist nicht intuitiv, wie man Sachen wieder auflöst. Und deswegen habe ich das eher so im Gefühl als im Kopf. Mein System beim Roulette ist ja immer auf Schwarz zu setzen, außer wenn man auf Rot setzen muss. Ich setze immer auf Rot. Ich denke, du nimmst Marcel nicht ernst. Doch, ich bin nur, beleidigt. Das ist genau der Punkt. Bei Roulette denkt man immer, ja, ich muss ja entweder bloß auf Rot oder Schwarz setzen. Stimmt aber nicht. Grün ist dabei und die Bank gewinnt. Das ist wie immer nicht spielen. Nicht spielen ist der einzige Weg zu gewinnen. Auch bei Threes. Ja. Sag das und schieb komische Zahlen. Bopper. Ja, ich muss mich damit nochmal beschäftigen, aber ich habe keine Zeit. Ja, weil ich muss ja Threes spielen. Du musst vor allem auch jetzt endlich Storium spielen, weil ich bin heute unserer Kampagne beigetreten. Oh, okay. Und geht's schon los? Ich habe schon erste Szene geschrieben. Oh, geil. Ja. Habt ihr mich als erster gekriegt? Anscheinend nicht. Also mein erster Eindruck war mir schon wieder, oh, das ist viel zu viel Regeln. Ja. Ich habe mir dieses Tutorial-Video angeguckt. Ja, das Ding ist, ich glaube, das muss man einfach machen. Weil es hat so vom Tabletop, vom Pen-and-Paper-Roleplaying diese Geschichte, dass die Story einfach komplett lass uns doch noch mal plastisch formbar ist. Zwei Schritte zurückgehen, ja. Und von der Überleitung weg noch mal kurz erklären, was Storium ist. Storium? Das war jetzt ein bisschen zu medias. Ja. Das ist eine online kollaborative Geschichtenerzählplattform. Das ist ein Kickstarter, der letzte Woche Donnerstagnacht fertig geworden ist. Ich habe den gebackt. Und die Prämisse ist wie beim Rollenspiel. Du hast einen Erzähler und du hast Spieler, die Charaktere verkörpern. Im Gegensatz zum Rollenspiel ist das Ganze recht regelarm, zum einen. Und zum anderen, die Regeln, die es gibt, die sind, die haben relativ wenig Einfluss auf die Story, die dann tatsächlich passiert, weil du kannst Moves machen, mit denen du Karten spielst, also das ist alles kartenbasiert, dein Charakter ist eine Karte, was du für Stärken hast, sind Karten, die du spielen kannst, was für Schwächen hast, sind Karten, die du spielen kannst, aber die Resultate deiner Aktionen von den Karten, die du spielst, die beschreibst du selbst erst einmal. Also beispielsweise vor dir steht ein riesen Gorilla und will dich nicht in die Tür lassen und du hast als Stärke Gewand schnell, dann kannst du sagen, ich spiele diese Karte und flitz dem zwischen den Beinen durch und knall die Tür schnell zu hinter ihm. Im Unterschied zu normalen Pen-and-Paper-Rollenspielen kannst du das einfach sagen und wenn der Erzähler dann sagt, ja, passt schon, dann passt es auch. Also musst jetzt keinen Check against genau. Dexterity oder Agility ja. Oder was auch immer machen. Und du hast auch mehr Einfluss auf die Story, was bei den paar Stories, die ich mir durchgelesen habe, die da so im Entstehen sind, relativ gut funktioniert. Ja, und deswegen sind die Regeln auch gar nicht so wichtig. Das ist also meine Empfehlung, falls sich das jemand anschauen will, schnappt euch irgendwie einen Charakterkarten, die euch inspirieren und fangt einfach mal an, weil falsch machen kann man eigentlich fast nichts. Genau, wir spielen jetzt so eine Lovecraftian Archäologie-Expeditionsgeschichte. Ich bin gespannt. Ich habe heute meinen Charakter gebaut und wir warten jetzt noch auf Marcel. Ja, es war bei mir tatsächlich so, ich habe reingeguckt und da dachte ich, oh, Regeln. Ich muss mich für was entscheiden, bevor ich überhaupt irgendwie weiß, worum es geht. Und ein Charakter, also da hat mir dieses Jenga-Rollenspiel, was du mal gezeigt hast, besser gefallen, weil da hatte ich eine Auswahl von 5 Charakteren und wir haben das gemeinsam gemacht und dann ging es einfach los. Da, bumm, das bist du, hast folgende Eigenschaften, fertig. Sowas liegt mir immer näher. Dread. Aber das ist wahrscheinlich da auch so. Da muss ich sagen, ich liege da eigentlich schon, also mir lag da, ich habe da auch. Du wählst so aus 3 Sachen einfach was aus und dann hast du deine Reizwortgeschichte, die du selber ausfüllst. Also ich fand. Okay, dann war mein Fehler einfach, dass ich das Tutorial geguckt habe. Ja. Also die Character Creation ist vergleichsweise nicht so aufwendig. Okay, gut. Dann können wir jetzt starten und dann demnächst nochmal drüber berichten. Genau. Ja, das Ganze ist auch einsehbar. Also wenn jemand die Story lesen will, der verlinken wir. Im Moment ist Storium so eine Closed Beta, also da muss man Zugang haben. Die Backer von Kickstarter haben reingucken können. Sie sagen im Moment auf der Seite, es wird bald wieder einen Weg geben, wie man Storium spielen, wie man in die Beta reinkommt. Aber im Moment ist es halt der Post-Kickstarter-Wahnsinn, den die gerade durchmachen. Ja, ich bin gespannt. Für mich kapselt das so ein bisschen den Aspekt von Rollenspielen, der mich interessiert. Insofern mal gucken. Und irgendwie Briefschachmäßig ist natürlich auch immer so ein großer Vorteil. Ja, das ist das Schöne daran, dass du halt weder alle Spieler am Anfang haben musst. Also ich habe jetzt mit Dom und Michael angefangen, die erste Szene geschrieben. Dann muss man halt die Charaktere, die dazukommen, irgendwie in die Geschichte mit reinschreiben. Aber das tut ja auch nicht spannend. Weh. Und es kann jeder so oft oder so selten, wie er will, Moves machen. Hm. Also das macht das Ganze relativ ungezwungen, was ich schon wieder schön finde. Ja. Oh, die E-Mail kam halt irgendwie bei mir nicht durch. Story open. Vielleicht habe ich mich auch irgendwie falsch angemeldet. Naja, mal gucken. Also was Ähnliches wie Storium ist ja Twitter. Stimmt. Kann man auch so viele Moves machen. Ja, und Charakterentwicklung ist auch... Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Mhm. Aber Jo. Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass ein Spiel, über das wir hier schon oft gesprochen haben, nun auch für eure iPads und iPhones verfügbar ist. Mhm. Es geht nämlich um Thomas Was Alone. Ja, Wahnsinn. Ja, davon habe ich gar nichts mitgekriegt, dass das kommen wird. Auf dem iPad. Jetzt, wo ich es gerade auf dem ja, angefangen hatte. Genau. Und auch für den durchaus sehr erfreulichen Preis von $9. Ah, schön, schön. Ja, gut. Schön, schön. Also wer Thomas Was Alone noch nicht gespielt hat, das ist vielleicht ein ganz guter Weg, da mal reinzugucken. Es geht um lustige, farbige Quadrate mit Personality. Kann jemand von euch was über die Bedienung sagen? Ich habe es mir noch nicht runtergeladen. Ah ja, okay. Also erstmal, es ist verfügbar. Also wenn sich's auf dem iPad gut spielen lässt von der Bedienung her, dann ist es echt eine Empfehlung. Das ist nett, so ein Puzzle-Jump-and-Run-Plattform-Puzzler. Story ist okay und das Spiel ist cool. Ja, ist ganz frisch. Es gibt noch nicht mal Kommentare. Insofern. Ja. Gibt es überhaupt in Deutschland? Weiß ich nicht. Ich bin ja immer so US-zentrisch. Aber warum sollte es nicht in Deutschland verfügbar sein? Mai? Thomas Was. Ja. In Deutschland nicht verfügbar sind auch diverse Großbauprojekte. Und diesem Aspekt, diesem Umstand hat sich Marcel angenommen. Ja, ich hab ja in den letzten Podcasts ein bisschen so über HTML5 Engines gesprochen und so. Und jetzt kann ich auch auflösen, warum. Mhm. Und zwar habe ich im Auftrag ein Spiel programmiert, und zwar über Großbauprojekte. Und man kann die schönen Großbauprojekte Elbphilharmonie, Stuttgart 21 oder den berühmten Flughafen in Berlin-Brandenburg mal jetzt selber bauen. Ein bisschen Tetris-Style-mäßig. Ist ein Browser-Game, läuft bei den Aktionstagen für politische Bildung. Das ist die Webseite ist organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung und kann da mal reingucken und sich ein bisschen die Zeit vertreiben. Allerdings sind die Highscores jetzt schon hart umkämpft. Ziemlich hart, sodass ich nicht mehr überall auf Platz 1 bin. ich habe das gerade hier in meiner App und das ist so ein bisschen höhenverzerrt. Oh, ja, du musst das quer, glaube ich, dann machen. iPad? Nein, das ist neu. Ah, das ist neu, dass es auf dem iPad auch verzerrt ist. Ja, aber das nur als das ging mal. Also iPhone ist es nicht verzerrt und auf dem Desktop sowieso nicht. Genau. Und ansonsten könnt ihr euch ja einen Zerspiegel kaufen. Ja. Vielleicht auch interessant, wenn ihr einfach so sehen wollt, was man mit HTML5 mittlerweile so alles machen kann. Definitiv. Interessanterweise. Und Großbauprojekte kritisieren ist auch immer sehr lustig. Ja. Gut, jetzt ist mein ganzes Dings hier verzerrt. Na egal. Ich wollte dann nochmal auf was hinweisen, was wir hier auch schon erwähnt hatten, nämlich auf Castro, den ich auch seit der 1.0 tatsächlich für meine Podcasts benutze. Das ist iOS. Was denn? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du Fidel Castro für deine Podcasts benutzt. Aber Fidel ist doch, den gibt's doch schon nicht mehr. Wie? Wann ist Fidel gestorben? Oder gibt's denn noch? Der lebt noch. Echt? Ja. Der hat abgedankt. Der mit den krausen Haaren und dem Ding ist gestorben. Giga? Der Nachbarstaat. Ja, Giga. Von Venezuela. Der ist gestorben. Okay. Egal. Weltpolitik. Chavez. Chavez ist gestorben. Dachte ich schon. Ist der echt? Das kann sein. Irgendwas Chavez ist gestorben oder nicht gestorben. In unserem neuen Spin-off. Es ging ihm auf jeden Fall nicht gut. Wir haben keine Ahnung von Weltpolitik. Das ist definitiv richtig. Zurück zum iOS Podcast Client Castro, mit dem man sicherlich auch Podcasts abonnieren kann, die einen über die Weltgeschichte und dessen Geschehen informieren. Ich benutze das jetzt seit der 1.0, bin damit sehr, sehr zufrieden. Wollte aber darauf hinweisen, dass es da jetzt eine neue Version gibt, die unter anderem einen besseren, Dom ist sehr unzufrieden, aber das kann er gleich noch äußern. Ich wollte nämlich darauf hinweisen, dass die einen schöneren Voice-Beschleunigungsalgorithmus gebaut haben, der tatsächlich so ein bisschen weniger rülpst als der von iOS. Habe ich seitdem übrigens noch nicht benutzt, also den Voice-Beschleunigungs, weil ich muss mal die Freakshow hören wieder, da habe ich immer am besten mal 3x oder so. Mhm. Und wenn das jetzt schöner ist, ist gut. Schöner finde ich es nämlich insgesamt überhaupt nicht, leider. Von der Bedienung her, von den Positionen, eigentlich schon gut, aber sie sind halt jetzt dicker geworden. Und zwar die Linien sind dicker. Die Linien und die Fonts und alles. Und es wirkt jetzt so ein bisschen falsch. Man kann es dir aber auch nicht recht machen. Zuerst sind die Fonts zu dünn, dann sind sie zu dick. Nee, das ist schon auch so ein... Der Font in Dick sieht halt scheiße aus, finde ich. Und dann, wenn alles im System so dünn ist, dann ist es halt jetzt, also das wäre so zu iOS 6 Zeiten wäre es die richtige Dicke gewesen. Und jetzt muss man halt irgendwo dazwischen sich da einpendeln. Es darf ein bisschen dicker sein, das System, aber nicht so. Und ja. Die Knöpfe haben sie aber trotzdem nicht größer gemacht. Oder was? Zum Beispiel das Löschen oder als gehört markieren ist so ungefähr so 20 mm hoch gefühlt. Es hat alles irgendwie nicht zu viel genug Luft. Oh, ich finde ihn trotzdem gut, ich nehme ihn her. Ja, ja, aber die Optik macht mich fertig. Was kostet? Puh, gute Frage. Naja, zeigt mir natürlich jetzt mein iPad nicht an, weil ich es schon gekauft habe. Ja, geht mir auch so. Dollar Geld. Dollar Geld. Wenn ich immer auf die Developer-Seite, vielleicht steht es ja, aber da steht es ja meistens auch nicht mehr, weil man ändert ja Preise. Eben. Seufzt. Kostet auf jeden Fall irgendwie Geld. und dann habe ich als letzten Punkt auf der Liste Kiwanuka ist ein Spiel, das habe ich dann angeschrieben. Ich habe es noch nicht endlos lange gespielt, aber ein Spiel, das relativ simpel funktioniert, hübsch aussieht. Es hat so eine bunte Scherenschnittfiguren, Optik und ein bisschen so, sieht so vektorig aus, so alte Vektorgrafiken, so ähnlich wie, was kann man denn da, auf alle Fälle so Vektoren so ein bisschen, ja. Und was es ist, man ist so, man hat so eine Gruppe hier Leute, so ein bisschen Lemming-Style, also ja. so lauter diese Scherenschnittmännchen, ganz viele auf einen Haufen und hat einen Stab. Und aus dem Stab kann man Blitze rausziehen, so einen langen Blitz bis zum Finger. Und wenn man so links-rechts sich bewegt, dann bewegt sich diese ganze Horde hinter dir her. So. Und wenn man loslässt und es nach oben zeigt, dann machen die so einen Stapel. Also dann gehen die so Schulter auf Schulter auf Schulter auf Schulter und dann hast du so einen Stapel, den du nach links oder nach rechts umwerfen kannst. Und dann, wo es aneckt wieder, und das, man kriegt ein bisschen Hinweis über den Kreis wirklich so, den Radius, den das Ganze aufspannt. Und da, wo es dann aneckt, da bleibt es kleben und dann kann man da drüber gehen. Ja, also so eine Brücke, dann so eine Menschenbrücke. Und man muss halt eigentlich nur also einen weiteren von deinen Kumpanen so befreien. Das ist im Endeffekt nur ein Ziel erreichen. Und es gibt halt so ein bisschen Hindernisse. Also es war jetzt nicht besonders kompliziert. Ich habe es jetzt bisher locker durchgespielt, bis die Level, die ich war, was so ungefähr ein Drittel war. Ich weiß nicht, ob da noch recht viel mehr kommt. Also es gibt halt so Flächen, die du nicht berühren darfst, weil dann so deine Figürchen so zerplatzen und von der Spielmechanik her gab es jetzt nicht so viel, aber es sieht sehr hübsch aus, ist nett und kostet irgendwie 1,80, also irgendwie so 2 Euro, ein bisschen zu günstig fast gefühlt. Kann man so spielen auf iPhone und iPad. Aus Lemmings und Nobi Nobi Boy. So von der Optik her. Ja, ja, auch so irgendwie Spielkonzepte. Nee, Spielkonzept ist schon, du hast ein ganz klares, so du musst ins Exit vor diesem Level kommen. Also es gibt ein ganz klares Rätsel. Ja, aber das ist ja Lemmings. Ja, und dieses Kettendings ist schon so ein bisschen Nobi Nobi Boy auch. Ja. Also, ist ganz schön. Tja. Oh Gott, jetzt kommt hier GEMA-Musik von den Nachbarn. Das ist auch ganz schwierig. Die hört man ja nicht im Podcast. ein Glück hört man das nicht. Ja, natürlich war das alles gerade sehr gestaged und die Auflösung für unsere treuen Zuhörer und Castro ist presumably am Leben und Chavez ist letztes Jahr gestorben. Tja. I called it. Nicht schlecht. Ein Jahr danach. Also, ich schäme mich. Aber warum hat dann der Bruder, das hat doch der Bruder übernommen. Du kannst auch ziemlich angeschlagen sein, ohne zu sterben. Konzepte, die mir fremd sind. Ja. sagte er und rotzte ins Mikrofon. Ja. In diesem Sinne, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Schnief, Schnief, Schneuz, Schneuz. Wir verabschieden uns und wünschen euch eine schöne Restwoche. Servus. Tschüss. Nicht sterben. Elsa? Will you help me hide a body? Come on, we can't delay. No one can see him on the floor. Get him out the door before he can decay. I thought you were my buddy. You won't get caught. Just help me and don't ask why. Will you help me hide a body? It doesn't have to be in one piece. Go away, Anna. Oh dear, why? Won't you help me hide a body? This one's been knocked out since last fall. I think his company is overdue. It's about time we threw his body down the well. Stay down there, Joan. It gets a little lonely digging up all these graves out in the night by myself. We're already running out of space in these caves.